Marschall Kim Jong-un schickte den Bewohnern der Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong die Fische. Kim Jong-un setzte den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong als Hauptschlagrichtung und die vorderste Frontlinie des 200-Tage-Kampfes fest. Er ergriff allerlei Maßnahmen zur schnellen Stabilisierung des Volkslebens in diesen Gebieten und schickte diesmal den Bewohnern Fische.